Ein Haus für die Götter. »Wir haben das Problem gelöst«, rief Weitsi triumphierend. »Welches Problem? Das mit den braunen Punkten, den Heuschrecken und den Regenwolken?« »Genau, unser Geisterbeschwörer hat uns gesagt, was wir tun sollen.« »Geisterbeschwörer? Du meinst den Typen, der mit den Pflanzen und Tieren spricht? So jemanden haben wir auch, aber bei uns ist es eine Frau. Am liebsten unterhält sie sich mit Stachelschweinen.« »Mit Stachelschweinen? Wozu denn das?« »Unser Geisterbeschwörer spricht mit den Geistern der Wolken, des Flusses und des Weizens. Das sind doch die Wichtigen, die, um die es geht. Übrigens hat er gesagt, dass wir sie nicht mehr Geister nennen sollen. Das sei beleidigend, meint er. Deshalb nennen wir sie jetzt Götter. Und ihn selbst sollen wir auch nicht mehr Geisterbeschwörer nennen. Das findet er albern. Er heißt jetzt Priester. Manchmal komme ich noch durcheinander und benutze den alten Namen.« »Priester? Das Wort habe ich ja noch nie gehört. Egal, was war denn nun seine großartige Lösung?« »Er sagte, wir sollen ein Abkommen machen mit den Göttern, der Regenwolken, des Flusses und des Weizens. Wir sollen ihnen in der Dorfmitte ein eigenes schönes Haus bauen und es Tempel nennen. Außerdem sollen wir ihnen jeden Tag ein Geschenk bringen. Einen Kuchen, eine Ente, sowas in der Art. Dafür würden sie die braunen Punkte und die Heuschrecken von unserem Weizen fernhalten und dafür sorgen, dass die Regenwolken rechtzeitig kommen und den Fluss mit Wasser füllen.« »Und habt ihr das schon gemacht?« fragte Schwalbe. »Klingt nach sehr viel Arbeit.« »Wir haben keine Angst vor harter Arbeit«, erklärte Weitsi stolz. »Wir haben Angst vor den braunen Punkten, den Heuschrecken und der Dürre. Deshalb, ja, wir haben es gemacht. Wir haben einen prächtigen Tempel gebaut und legen jeden Tag ein Geschenk hinein.« »Und? Funktioniert es?« »Natürlich. Wir stehen jetzt unter dem Schutz der Götter. In den letzten 3 Jahren sind die Regenwolken immer rechtzeitig aufgezogen und die Heuschrecken sind weggeblieben.« »Und was machst du dann hier im Wald?« fragte Schwalbe. »Nun ja«, Weitsi zögerte. »Die braunen Punkte sind wieder da.« »Also hat euch dieser Priestertyp hinters Licht geführt?« »Psst, um Himmels Willen, so darfst du nicht reden«, rief Weitsi ängstlich. »Sonst verärgerst du die Götter und dann wird alles noch schlimmer.« »Der Priester hat es uns genau erklärt. Wir waren letztes Jahr wohl ein bisschen nachlässig und haben den Göttern nicht genug Geschenke gebracht. Ich schäme mich so dafür. Vielleicht war es sogar meine Schuld. Einmal nämlich, als ich an der Reihe war, den Göttern Kuchen zu bringen, habe ich auf dem Weg zum Tempel ein kleines Stück genascht. Wer weiß, vielleicht haben die Götter das gesehen und jetzt bestrafen sie uns alle dafür. Mir wird ganz schlecht bei den Gedanken. Jedenfalls bin ich deshalb hier. Ich suche etwas zu essen. Ich möchte nicht, dass mein kleiner Bruder hungert, nur weil ich gierig war und mich nicht beherrschen konnte.« »Das kann ich gar nicht glauben, Weitsi. Bist du wirklich sicher, dass der Priester euch nicht angeflunkert hat?« »Absolut. Er sagte auch, dass die Götter uns vergeben werden. Er hatte sogar eine neue Nachricht von ihnen. Die Götter sind sehr zufrieden mit unserer harten Arbeit und versprechen, dass wir immer genug zu essen haben werden, solange wir nur ordentlich anpacken. Der Priester riet uns, noch härter zu arbeiten, um in den guten Jahren so viel Weizen wie möglich zu ernten. Auf diese Weise könnten wir etwas für die schlechten Jahre zurücklegen.« »Noch härter arbeiten?« Schwalbe verdrehte die Augen, aber nur ganz leicht. »Was wollt ihr denn noch alles tun?« »Der Priester empfiehlt uns, mehr Ackerfläche rund um unser Dorf zu roden und weitere Bewässerungskanäle zu graben. Außerdem sollen wir ein extra großes Haus für den Weizen bauen, einen sogenannten Getreidespeicher. Wir werden ihn wohl direkt neben dem Tempel errichten. In guten Jahren können wir dort die überschüssige Ernte lagern, damit wir in schlechten Jahren genug zu essen haben. Und um sicherzugehen, dass kein Faulpelz einfach so Körner stibitzt, verriegeln wir die Tür. Sie kann nur geöffnet werden, wenn das ganze Dorf zustimmt.« »Puh, ich werde ja schon vom Zuhören müde. Ihr wisst hoffentlich, was ihr tut. Viel Glück, Weitsi.« Die Dorfbewohner setzten alle Vorschläge des Priesters um. Und es funktionierte. Zumindest in manchen Jahren. Sie mussten noch viel mehr und viel härter arbeiten als je zuvor. Dafür waren sie besser geschützt, wenn mal eine Ernte schlecht war oder ausfiel.